بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة بارك الله فيكم كابيتال 57 من رياض الصالحين und zwar das ist Kapitel der Genügsamkeit العفاف das bedeutet Enthaltsamkeit Sparsamkeit im Leben und im Spenden und Missbilligung des Bettelns ohne Notwendigkeit. Das haben wir schon angefangen mit den Ayat und mit zwei Hadithen. Und diese schöne Überlieferung, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمْ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَهُ. Sehr schöne Überlieferung. Ich hoffe, dass das die Brüder und Schwestern, Barakallahu Fikum, diese Überlieferung, dass sie das lernen, und wir haben das auch bei euch jetzt unter Hadith 512, und zwar, Barakallahu Fikum, auf Deutsch, derjenige ist gewiss erfolgreich, der den Islam angenommen hat, dessen Lebensunterhalt gesichert ist, und der mit dem, was ihm Allah gegeben hat, zufrieden ist. Das ist so schön. Und die andere, Barakallahu Fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer auch immer von euch morgens seelisch und körperlich gesund aufwacht und dessen Lebensunterhalt für diesen Tag gesichert ist, ist so, als wenn er im Besitz der ganzen Welt wäre. Sehr schön, Überlieferung. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yawmihi, فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الحديث رواه الترمذي والحديث الثاني قد أفلح من أسلم ورزق كفافا أو قنع الله بما أتاه عند مسلم. في محفظة توجه بالحديث نما 529 by me and by euch بارك الله فيكم das ist 524 wir haben 5 Hadithe Unterschied zwischen dem arabischen Text was ich benutze und zwischen diesem übersetzten Text von Bavaria, was ich euch nicht empfehle, weil die Übersetzung sehr schlimm ist. Aber trotzdem, wir nutzen das nur als, sage ich jetzt, Hilfsmittel. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. An Hakim ibn Hizam qal, عن حكيم ابن حسام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر أو خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه أبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي متفق عليه. يا خبرك الله فيكم هذا الدنيا هذه المال حلو يعني إنسان يستلذ به وخضر هو الطري، يعني الشيء اللي الإنسان يحبه، مثل الخضرة والحلاوة اللي في الطبيعة التي يحبها الإنسان، كذلك المال. فهذا المال إذا أخذه الإنسان بسخاوة النفس، أي بعدم طمع فيه ولا مبالاة، فما يطمع فيه وما يشرح وما يبحث عنه، وإنما إذا كان له حق يأخذه، فمن يأخذه يبارك الله سبحانه له فيه. أما الذي يأخذ هذا المال بإشراف نفس، إشراف النفس أي الطمع، الطمع بالشيء والشرح فقط، يريد فهذا لا يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع. انتبه، الإنسان لما يأكل ما يشبع، ماذا يفعل؟ يأكل ما يشبع، يأكل أيضا ما يشبع، فيريد دائما يأكل، ولكن لن يشعر بالشبع أبدا حتى لو أكل ما أكل. وكذلك الذي يطمع في المال، يطمع في المال، فهذا الإنسان مهما أعطي سبحان الله جعل فقره بين عينيه. فنسأل الله العافية والسلام. اليد العليا، اليد المنفقة، خير من اليد السفلى التي تأخذ، في كل خير، لا، ولكن الإنسان الذي معه ويعطي أفضل من الإنسان في هذه النقطة، في هذه المسألة. فقال يا رسول الله، حكيم الحزام قال يا رسول الله والله لا أرزق أحدا بعدك، أي لا أسأل، يعني لا أخذ من أحد شيء ولا أنقص من أحد شيء بعدك. شو معنى أنقص؟ يعني ما أخذ منه حتى ينقص المال الذي عنده. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر دعاه ليعطيه حقه، رفض، ما أرد، حتى يثبت أنه هذا المال ما يأخذ بإشراف نفس وإنما بسخاوة نفس. عمر يرسل له تعال خذ حقك، ما يأخذ. فعمر قال أشهدكم أنا أعطيه حقه، ولكن هو ما يأخذ الحق الذي له، لأنه أشهد النبي صلى الله عليه وسلم وحلف أنه لن يأخذ هذا المال إلا من النبي صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الحكيم ابن حزام اتسيت إش بعد دين قزنتن الله سبحانه وتعالى أم إدرس Und er gab es mir. Ich bat ihn nochmals und er gab mir, was ich wünschte. Ich bat ihn drittes Mal und er gab mir, was ich wünschte und sagte, O Hakim, dieser Wohlstand, das wird Vermögen, den du begehrst, ist grün und süß. Wer ihn nimmt ohne Gier, für den ist er ein Segen. Wer ihn jedoch gierig gestrebt, der wird sein wie einer, der isst und nie satt wird. Die obere Hand ist besser als die untere Hand. Er sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, bei dem, der dich mit der Wahrheit gesandt hat, ich werde von nun an von niemandem irgendetwas annehmen, solange ich lebe. Abu Bakr radhiyallahu anhu sandte, als er Khalif war, nach Hakim, um ihm etwas zu geben, doch er lehnte es ab, etwas von ihm entgegenzunehmen. Ebenso rief ihn Umar, als er Khalif war, aus diesem Grunde, doch auch von ihm nahm er nichts an. So sagte Umar, O Muslime, die ihr hier versammelt seid, ihr seid meine Zeugen, Hakim gegenüber, dass ich ihm seinen von Allah festgesetzten Anrecht auf einen Anteil an der Al-Fay, das ist, was die Muslime bekommen von den Feinden, ohne dass sie kämpfen, angeboten habe, aber er lehnt es ab, sie anzunehmen. So nahm Hakim radiallahu anhu nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam von niemandem irgendetwas an, solange er lebte. Das Hadith von Bukhari und Muslim. Das ist sehr schöne Überlieferung, damit man etwas versteht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat jedem, der von ihm etwas verlangt hat, gegeben. Er hat immer gegeben. Dann einmal, zweimal, dreimal. Nach dem dritten Mal sagte er ihm, schau mal, dieses Vermögen, das Geld, das Vermögen, was im Leben ist, das ist sozusagen, das ist süß. Du kannst das genießen. Und das ist grün hier mit grün, barakallahu fikum, sich damit, dass es etwas anlockend ist, etwas Schönes. Genauso, wenn du die Natur anschaust, das ist grün und das ist schön, da freust du dich, du hast Wohlstand, wenn du das anschaust. Und so ist das auch mit dem Vermögen, genau. Wenn du vermögend bist, dann hast du keine Sorgen wie derjenige, der kein Vermögen hat. Aber hier, derjenige, der dieses Vermögen anstrebt mit Gier, Allah subhanahu wa ta'ala wird dies Vermögen nicht segnen. Aber derjenige, der das nimmt oder annimmt, ohne dass man gierig ist, das bedeutet, dass man sagt, wenn das kommt, dann kommt. Wenn das nicht kommt, das ist mir egal. Ich mache, was Allah mir gesagt hat und fertig. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dies segnen. Und natürlich, die höhere Hand ist besser als untere. Die höhere Hand bezieht Vermögen. Also derjenige, der mehr Vermögen hat und der spendet für Allah subhanahu wa ta'ala und der gibt, ist besser in diesem Punkt als derjenige, der keine Möglichkeit hat zu spenden und zu geben. Natürlich, beide haben Gutes, aber es ist klar, du bist Vermögen, du kannst geben, aber derjenige, der kein Vermögen hat, der kann nicht geben. Dann sagt der Hakim, ich werde von niemandem etwas verlangen. Niemand, niemals nach dir, O Prophet. Als der Prophet so sehr starb, hat Abu Bakr Hakim aufgerufen, damit er sein Anrecht, sein Anteil nimmt. Der wollte das nicht, weil er dem Propheten so sehr versprochen hat, von keinem zu nehmen. Und zur Zeit von Umar auch war das Gleiche. Dann sagte Umar, subhanallah, ich gebe ihm seinen Anteil, der will nicht. Und er hat das nicht gemacht, bis er starb. Das belegt, barakallahu fikum, wenn man ein Wort, das belegt etwas. Wenn man etwas sagt und etwas verspricht, sollte man sich daran halten. Und dass dieses Vermögen nicht anders ist als etwas, was vergänglich ist. Du wirst, ich meine, egal was du hast von Vermögen, am Ende wirst du sterben, du wirst dieses Vermögen nicht mitnehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظافري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا الخرق أو الخرق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أصنع بأن أذكره. قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاء. غزوة من الغزوات غزوة ذات الرقاع سميت ذلك لأنهم يا أخو ما كان عندهم الستة، كان عندهم بعير فقط يتعاقبون عليه، ومن كثر ما مشوا يعني تنقبت بين الشوك وبين الحجر، سقطت الأظافر وكذا، ولفوا رقاع خرق على أرجلهم من كثر ما كان صعب عليهم. هذا ماذا فيه؟ شوف كيف كانت صعوبة العيش عندهم وعلى الطرف الآخر إيمان. فموسى ما ذكر هذا الأمر، يعني بعد ما ذكره ندم، يعني كأنه شعر بشيء من الإخلاص نقص عنده، نسأل الله يثبتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيك جزاك الله خير. أبو بردة berichtet, dass Abu Musa al-Ash'ari erzählte, einmal begleiten wir den Propheten صلى الله عليه وسلم auf einen Kriegszug. Wir waren 6 Personen und uns war nur ein Kamel zugeteilt. Vom Fußmarsch waren unsere Füße völlig zerschunden und mir fielen sogar die Fußnägel aus. Schließlich banden wir Stofffetzen um unsere Füße. Da wir uns Lumpen um die Füße gebunden hatten, wurde diese Unternehmung bald als Lumpenfeldzug bekannt. Abu Burda sagte, Abu Musa erzählte diesen Vorgang, doch hinterher tat er ihm leid, dass er es getan hatte. Und er sagte, ich hätte das nicht erzählen sollen. Und er, Abu Burda, sagte, dass es ihm wohl unangenehm war, über seine Taten zu sprechen, ist bei Bukhari Muslim. Überlegt euch, die Sahaba mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Die Sahaba mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sie waren auf Marschzug. Und trotzdem, sie haben nichts gehabt, dass sie Schuhe gehabt haben. Sie haben das nicht. Und ihr Leben war so simpel und so einfach, dass sie nichts gehabt haben. Aber ihr Iman war so groß und so stark wie die Sterne. Dass wir, die waren so stark im Iman, dass sie Sterne holen konnten vom Himmel. Trotz, dass sie gar nichts gehabt haben. Aber schaut mal, unsere Lage heute, wir haben alles, aber wo ist unser Iman? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Er sagt dir, und Abu Musa, als er das erzählt hatte, der hat das bereut wegen Akhlas. Er wollte nicht erzählen, was sie gemacht haben, weil er sozusagen Angst gehabt hat, dass er angibt durch diese Sache. Überlegt ihr Leute, die marschieren, die haben nichts angehabt. Und deshalb fielen die Nägel, die Fußnägel fielen. Zehennägel fielen aus. Und trotzdem haben sie Geduld gezeigt für Allah subhanahu wa ta'ala. So war ihr Leben. An Amr ibn Taghlib. Afwan ibn Taghlib. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أو فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب قال عمرو فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم رواه البخاري بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا هذا حديث النبي تصور يعني وهذه المسألة كثير من الناس ما يفهمها اليوم هؤلاء عندهم من الإيمان وعندهم من الخير هؤلاء عندهم من الإيمان وعندهم من الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا أما الآخرون فعندهم شيء ليس مثل هؤلاء قد يصيبهم شيء قد يعني يحصل لهم بعض المسائل نتيجة إذا ما أعطاهم فالنبي كان يعطي هؤلاء ويترك هؤلاء لأنه يعلم هؤلاء عندهم إيمان وهؤلاء على الخير مثل عمر بن تغلب عنده إيمان فإذا ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هو باقي على الإيمان أما الآخر فذا كثير من الناس يعتب اليوم حتى في زماننا تجد مثلا العالم يعامل رجل غريب معاملة أفضل من معاملته لتلامذته يقول لك ليه سبحان الله نعم لأنه هو يعرفك أنك تصبر وتستطيع تتحمل أما هذا ما يصبر ما يستطيع يتحمل لذلك يا أخوان انتبهوا لهذه المسألة وهذه فيها حكمة النبي صلى الله عليه وسلم يا والله حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن أهل الإيمان بارك الله فيكم في قلوبهم غنى وخير وما ينظر إلى أمور الدنيا أما اللي ضعف الإيمان عنده جزع وهلع الجزع والهلع هو ضجر يعني قد يتضجر ويتململ ويعتب ليش ما أعطيتني وأعطيت فلان لماذا ما فعلت لماذا ما فعلت فلان وهذه طبعا صفة ليست جيدة عند المؤمن أنه دائما يريد أن يحصل على كل شيء نسأل الله العافية والسلام انتبهوا هذه صفة ليست جيدة عند المسلم ليش ما تعطيني وتعطي فلان ليش ما فعلت لي وفعلت لي فلان ليش ما كذا ينظر كذا هذه صفة أنا أريد أن أعطي شيء وأعطيه أنت لما تنظر أنا أعطيته خلاص ما تقول ليش عطى وما أعطاني هذا من باب الحسد يدخل فيه الحسد فانتبه لهذا بارك الله فيك جزاك الله خير بارك الله فيكم عن فن عمر بن تغلب Amr ibn Taghlib berichtete, man brachte dem Gesandten Allahs Kriegsbeute und er verteilte sie, so dass er einigen Männern etwas gab und anderen nicht. Dann kam ihm zu Ohren, dass diejenigen, die nichts bekommen hatten, sich darüber beklagten. Da lobte und pries er Allah und sprach: Und bei Allah, ich gebe dem einen und dem anderen gebe ich nichts. Und derjenige, dem ich nichts gebe, ist mir lieber als derjenige, dem ich etwas zugeteilt habe. Aber ich gebe ihnen etwas, da ich weiß, was an Angst und Besorgnis in ihren Herzen steckt. Und ich habe denjenigen von euch leer ausgehen lassen, von denen ich weiß, dass Allah ihre Herzen mit Großmut und Güte angefüllt hat. Und einer von diesen ist Amr ibn Taghlib. Amr ibn Taghlib sagte bei Allah, das Wort des Gesandten Allah ist mir mehr wert als rote Kamele. Rote Kamele, die sind die teuersten Sachen der Araber damals. Und wenn man sagt, das ist besser als rote Kamele, das ist besser als die ganze Welt. Das ist besser als die ganze Welt. Und hier aufpassen. Das erleben wir auch in unserer Zeit. Das erleben wir auch in unserer Zeit. Zum Beispiel, du gibst einem und du gibst nicht dem anderen. Der andere, der bekommt was im Herzen. Warum hat er ihn gegeben, mir nicht? Das passierte mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gab Kriegsbeute, er hat das verteilt. Er hat Leuten gegeben, anderen nicht. Öffentlich. Dann haben sie gesagt, wieso hat er uns nie gegeben? Die haben das sozusagen beklagt. Ich meine, warum gibt er uns nicht? Der Prophet sagte bei Allah, ich liebe diese Leute mehr als die anderen, die ich gegeben habe. Aber ich weiß, diese, die ich nicht gegeben habe, diese Leute, die haben Iman und die haben hier Reichtum in ihren Herzen und Gutes. Deshalb gebe ich ihnen nicht. Und dem anderen aber, ich weiß, dass sie Besorgnis haben und dass sie noch nicht stark im Iman sind. Deshalb gebe ich ihnen, damit diese Leute nicht in Versuchung geraten. Und deshalb wollte ich sagen, finden wir das auch. Zum Beispiel bei den Gelehrten. Du siehst, der Gelehrte behandelt eine Person, die neu im Islam ist oder die neu ist, anders als die anderen. Sagen sie, ja, warum behandelt er? Das ist nicht gut. Der muss uns alle gleich behandeln. Nein, das stimmt nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht alle gleich behandelt. Der hat diesen gegeben, diesen nicht gegeben. Weil das ist mit Weisheit verbunden. Derjenige, der man nicht gibt, ja, der weiß, der kann Geduld zeigen und der versteht das. Aber der andere, der weiß, wenn er ihm nicht gibt, vielleicht wird er auch den Islam verlassen. Deshalb der Starke im Iman nimmt nicht, aber der Schwache, der Schwächere nimmt, damit er, sozusagen damit sein Herz gewonnen wird. Wir waren einmal mit einem Scheich und da haben die Brüder, ich war dabei auch, ich war auch dieser Meinung eigentlich. Sag ich, Scheich, ja, du redest mit diesen Leuten, du machst Diskussionen mit diesen Leuten. Ein Takfiri kam und einer, ich weiß nicht von welcher Gruppe und so weiter. Und gesagt, wir verlieren unsere Zeit, wir haben so viele Fragen, wir haben so viele Sachen. Bring uns etwas bei, ist besser als diese Leute. Er sagt, schaut mal, die sind arme Leute. Schau mal, wie sie reden. Schau mal, und subhanallah, ich war dabei, ja, da hat jemandem eine Spende gegeben. Diese Person, als er raus war, der hat gesagt, der Scheich hat mich gestochen. Bestochen. Subhanallah, der Scheich sagte mir, Allah. Er sagte, schau mal, wie er spricht, schau mal, der hat nichts zum Essen. Und weil er nichts zum Essen hat, der macht sowas. Und der fängt an, die Leute vom Islam auszuschließen und ist gegen die Reichen und so weiter. Und der Scheich hat ihm für Allah subhanahu wa ta'ala was gegeben. Nicht jetzt, das überhaupt nicht. Der hat dem Scheich gesagt, du bist kein Muslim. Und der Scheich gibt ihm. Und der hat ihm gesagt, kein Problem, wenn du Hilfe brauchst, kannst du mit uns reden, langsam und so weiter. Auf jeden Fall, dann haben wir dem Chef gesagt, oh Chef, warum machst du das? Schau mal, diese Leute, die haben unsere Zeit weggenommen. Der hat uns etwas Schönes gesagt. Der hat gesagt, schaut mal, wenn ich euch von der Tür raus, durch die Tür rausschmeiße, ihr werdet durch das Fenster zurückkommen. Aber diese Leute, wenn sie einmal weggehen, dann werden sie weiter Schlechtes tun und weiter Schlechtes verbreiten und die haben falsches Verständnis von der Religion. Und deshalb, das ist die Weisheit. Der Prophet sallam hat manchen Leuten mehr gegeben und der liebt sie nicht mehr als die anderen. Aber die Leute, die er liebt, sallam, hat er nicht gegeben oder weniger gegeben. Und das ist mit Weisheit verbunden. Deshalb sollte man diese Eigenschaft nicht haben. Du sollst sozusagen mit deinem Charakter, mit deinen Eigenschaften so sein, diese Gegenstände und sowas ist mir egal. Hauptsächlich mein Iman und was die Leute, einer gibt dem anderen, der dritte gibt dem anderen, vierte gibt mir nicht, ist mir egal. Hauptsächlich der Iman ist wichtig in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, sagt Allah. وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخسر بارك الله فيكم جزاك الله خيرا. هذا الحديث مر بنا برقم 303 مر بنا هذا الحديث والآن تكلمنا قبل قليل أيضا على هذا الحديث بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وفي مسألة الحديث هذا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في مسألة مهمة ألا هي مسألة أن الإنسان الصدقة أفضلها أن تكون وأنت غني تخشى الفقر والذي يستعفف يعني العفاف هو أن يعف نفسه ولا يطلب ولا فالله سبحانه وتعالى يعفه فيعطيه والذي يستغني عن الناس يغنيه الله سبحانه وتعالى عنه. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا دي بليفرونك هم دي شون جابت انزوا هون حكيم ابن حزام اتسيلت دست الكوفيت صلى الله عليه وسلم زاكت دي اوبري هند اس بسر als die untere Hand. Und du sollst anfangen bei geben, du sollst anfangen bei den Leuten, die von dir abhängig sind. Und der beste Almosen ist, wenn du reich bist. Und derjenige, der von den Leuten nicht verlangt, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm auch diese Eigenschaft geben, dass er nicht die Leute braucht. Und derjenige, der mit Allah subhanahu wa ta'ala reich ist und mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat, reich ist, dann wird er auch die Leute nicht brauchen. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm diese Eigenschaft, dass er die Leute nicht braucht. Das haben wir schon gehabt, diese Überlieferung. Barakallahu fikum, jazakum Allah khairan. Der Sinn ist klar. Wenn du reich bist und du hast Angst, dass du arm wirst, wenn du spendest, das ist besser. Und die beste Spende ist für diejenigen, die, das heißt, wenn du etwas gibst, dann am wichtigsten, es gibt Leute, die von dir abhängig sind. Die gibst du erstmal und nicht die anderen. Und wir haben katastrophale Eigenschaft bei manchen Leuten. Der ist so gut zu den Fremden und zu der eigenen Familie, ist es sehr schlecht. Der ist bereit, allen anderen alles zu geben. Aber die eigene Familie nicht. Und diese Eigenschaft, Al-Afaf wal-Istighna. Was bedeutet Al-Afaf wal-Istighna? Schau mal, Al-Afaf bedeutet, dass du diese Sachen, was die anderen haben, dass du bist nicht so gierig oder du guckst, ja, die haben und so weiter. Nein! Mit deinem Iman bist du oben, über solche Themen. Und du brauchst nicht die Leute, weil du weißt, du brauchst Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du diese Eigenschaften hast, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir einen schönen Charakter geben, in diesem Punkt, sage ich jetzt, in diesem Thema. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته رواه مسلم. أبو سفيان صخر من حرب رضي الله عنه über die Festgesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte: bedrängt niemanden mit Betteln. Bei Allah, wenn einer von euch mich um etwas bittet und ich gebe es ihm mit Widerwillen, so steckt kein Segen darin. يعني هذا الإلحاح في المسألة الكثير. وآخر شيء يضطر الإنسان يعطيك، هذا ما يبارك لك فيه، إنما خلاص نسأل أعطيت ما أعطيت خلاص. بارك الله فيكم بارك الله. Das geht um diese Übertreiben in Betteln und Bitten von den anderen. Gib mir, nein, ich will das. Dann Allah subhanahu wa ta'ala segnet das nicht. Also man sollte diese Eigenschaften nicht haben. عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديثي عهد ببيع فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا الله وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. يا أخو بارك الله فيكم، هذه مسألة عظيمة حقيقة، هذه مسألة عظيمة، ومسألة أن الإنسان ما يسأل أحد، يعتمد على نفسه، وقبل ذلك يعتمد على رب العالمين، وهذا أفضل شيء. ولكن لا بأس، طبعا ما فيه شيء، يعني ما فيه شيء أن الإنسان، ولكن هؤلاء لشدة توكلهم على الله سبحانه وتعالى، حتى مثل هذه المسألة، تصور الإنسان على الحصان راكب ويسقط الصوت، طبعا يحتاج أن ينزل من فوق الحصان ثم يصعد مرة أخرى، فما يسأل، يقول واحد أعطيني الصوت. ذاك كل ما إنسان عمل بيدي هذا أحسن شيء. والإنسان طبعا بعمله بيده لا يسأل الناس. والله يا أخوة، أصعب شيء على الإنسان هو سؤال الناس، لأنه سؤال الناس دائما ليس سؤال الناس، يعني الطلب من الناس، ولا الإنسان يسأل. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. لا واحد يروح يفهم غلط يقول لا ما عاد أسأل. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أبو عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه erzählte: Einst waren wir zu 9, 8 oder 7 beim Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم. Als er sagte: Wollt ihr nicht dem Gesandten Allahs huldigen, das Treueid leisten? Da wir kurz zuvor dem Gesandten gehuldigt hatten, sagten wir: Wir haben dir bereits gehuldigt, O Gesandter Allahs. Da fragte er nochmal: Wollt ihr nicht dem Gesandten Allahs huldigen? Da legten wir unsere Hände in seine und in seine und sagten, wir huldigen dir, o Gesandter Allahs. Aber wofür ist diese erneute Huldigung? Daraufhin sagte er, dass ihr Allah allein anbeten werdet und ihm nicht beigesellt, dass ihr die 5 täglichen Gebete beachtet, und das wird verrichtet, und dass ihr Allah gehorchen werdet. Und dann sprach er leise zu ihm und bittet niemanden um etwas. Er selbst erlebte einige jener Personen, die nicht einmal, wenn ihnen die Peitsche vom Reittier zu Boden fiel, einen Vorbeigehenden baten sie, ihm hinaufzureichen. Das ist ein Sahih-Muslim. Überleg dir, eine Person ist reitet und die Peitsche fällt auf den Boden, der sagt niemandem, gib mir bitte die Peitsche. Weil sie so auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut haben. Erstens, zweitens, sie wollten die Leute überhaupt nicht fragen, gib mir und so was. Warum? Weil sie nicht das hören wollten, ich kann nicht, ich will nicht. Das heißt nicht, dass es verboten ist, dass man jemandem sagt, bitte hilf mir oder gib mir, du kannst das machen, kein Problem. Und das hat auch mit Tawakkul nichts zu tun. Aber diese Leute waren so stark, weil sie das vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehört haben. Dass man bettelt nicht. Eher hier, dass man sagt, eher bittet niemanden um etwas. Das ist nicht so. Das geht um Betteln. Das geht über übertriebene Sache. Gib mir, hilf mir, nimm mir. So nicht. Deshalb, der Muslim sollte so sein, Barakallahu fikum, eigentlich. Deshalb, das Beste ist, wenn du alles allein machen kannst. Aber in dieser Zeit, du kannst nicht alles allein machen. In vielen Sachen kannst du nicht allein. Deshalb such so bei deinen Brüdern, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und das ist wichtig zu verstehen. Das heißt, nochmal, nicht, dass man denkt, ja, man darf niemandem sagen, hilf mir oder mach mit mir oder gib mir und sowas. Nein. Aber besser ist für einen Muslim, dass er seine Sachen allein erledigt und allein macht. Damit die Leute ihm nicht eines Tages sagen, als du Hilfe gebraucht hast, haben wir dir geholfen. Und leider in unserer Zeit, das ist wie Wasser trinken, diese Sache. Du hast Hilfe gebraucht, wir waren für dich da. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Und Ibn Umar رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. فلذلك الإنسان ما يسأل الناس إلا عند الضرورة عندما يكون مضطر أو محتاج لهذه المسألة. لأن الإنسان يأتي وجهه كله عظم يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. Barakallahu fikum, zakallahu khairan. Ibn Umar, radiallahu alayhi, erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi sagte, niemand von euch wird fortfahren zu betteln, ohne dass er am Tage des Gerichtes Allah gegenübersteht und er wird kein Stück Fleisch mehr im Gesicht haben. Das Betteln ist wie Zerkratzen des Gesichtes. Also dein Fleisch fehlt von deinem Gesicht. Deshalb man sagt, schau mal, der hat in seinem Gesicht kein Fleisch. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch sowas gibt, diese Bedeutung. Bei uns sagt man, ach schau mal, der hat kein Fleisch in seinem Gesicht. Das heißt, auf Arabisch bedeutet das, du hast kein Fleisch in deinem Gesicht, du schämst dich nicht und du bist sozusagen von diesem Niveau, da bettelt man die Leute und da schämt man sich überhaupt nicht. Was sagt man, also ich weiß nicht jetzt, was man genau auf Deutsch sagt, aber ich bin mir sicher, es gibt auch auf Deutsch sowas. Das bedeutet, dass man überhaupt sich nicht schämt und sowas. Und er fängt an, die Leute, gib mir bitte, ich bettle und so weiter. Ich meine, dann du siehst diese Person als gar nicht. Das bedeutet, das hat man sagen, der macht das, um das ohne rot zu werden dabei. Ja, ohne rot zu werden, das wird, wenn er lügt. Ja, ich habe das extra müde gemerkt, das manchmal. Vor allem, man sagt, sein Gesicht nach, sein Gesicht ist weiß. Ja, okay, man hat das Gesicht verloren. Das könnte. Das könnte klappen. Schau. Ja, nein, nein, also Gesicht verloren, sagt man. Schau, mein Gesicht verloren. Das wird, ich habe von den Leuten verlangt und verlangt und. Ja, und das ist die Sache. Das wird, aber in einem Arabischen, der hat kein Fleisch mehr in seinem Gesicht. Ma'an du lachem wulcho. Ja, ja, das ist. Möge Allah uns bewahren. Das letzte für heute. Wa'anhu an ibn Umar. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على das bedeutet بارك الله فيكم am letzten Tag kommt diese Person die so ist und er hat nur Knochen in sein Gesicht und das ist eine Art Warnung vor so einer Akt. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة أتكلم عليه ما نحتاج أتكلم عليه أكثر من ذلك يعني اللي يطلب الناس يده سفلى والآخر يده عليا بارك الله فيكم جزاكم الله خير عوف ابن عمر erzählte der Gesandte صلى الله عليه وسلم hat auf Minbar stand auf Minbar und predigte über Sadaqa und dass man nicht bettelt und sagte die obere Hand ist besser als die untere Hand. Und die obere Hand ist die des Spendenden und die untere Hand ist die, die darum bettelt. Das haben wir, barakallahu fikum, erklärt. Da brauchen wir nicht nochmal alles zu erklären, weil das klar ist. Das heißt, wenn man gibt, ist besser als derjenige, der bettelt. Betteln darf man nur in Notwendigkeit. Und das werden wir, inshallah, das nächste Mal werden wir ta'ala erklären. Gadan, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Bin disbet ili gadan, indana amra, wa antum tikhtaru, imma an nuraja, nabda bi muraja'at subul salam min jadid, wa nahna bada'na al-marra al-madiya, wa nukmil fi subul salam bihaith al-hadith nuhawil nahfadhu, wa bihaith yabqa, أو أننا نبدأ بشيء جديد كما تحبون أنا ما عندي مشكلة بارك الله فيكم جزاكم الله خير morgen haben wir normalerweise Fiqh Unterricht das wird und wir haben voriges Mal angefangen nochmal eine Wiederholung von Subul Salam und ich sage euch wie ihr wollt ich meine wir können nochmal diese Wiederholung weiter machen aber diesmal jedes Hadith langsam wird erklärt Und wir nehmen uns Zeit in den Hadithen, weil wir die Hadithe schon gehört haben, erklärt haben, das wird, da kann man jetzt besser lernen. Oder, dass wir mit einem neuen Buch anfangen. Wie ihr wollt. Shuraikum. Mada taqulun ya ummat al-Islam. Ha? Vielleicht könnte man kurz mal abfragen, Vielleicht hat hier Mehrheit das schon dieses Buch schon gehört. Da gibt es nicht Mehrheit in solchen Themen. In solchen Themen gibt es eine Meinung, jemand sagt eine schöne Meinung, eine gute Meinung und wird angenommen. Das geht nicht um die Mehrheit. Ich habe eine schöne Meinung, Schau. Ja, sag. Meine Meinung ist immer schön. Ich glaube, ich habe zum Beispiel... Das ist was anderes. Ja. Ich habe den Anfang zum Beispiel, ich glaube, es geht den meisten so, ich habe den Anfang verpasst. Wenn ich wüsste, dass irgendwo jemand alle Unterrichte hat, dann kann man die auch so noch durchgehen, dass wir vielleicht ein neues Buch durchmachen. Aber ansonsten, wenn das keiner hat, können wir mit dem Buch dann nochmal neu anfangen, dass wir die richtig auswendig lernen. Aber Sie haben letztens gesagt, dass wir intensiv durchmachen, aber zwei Hadith am Tag, das ist ein bisschen wenig. Da braucht man ja vielleicht 10 Jahre oder so. Dass man vielleicht 4 oder 5 macht, aber trotzdem intensiv, dass wir die aufschreiben, vielleicht schon dann so auswendig werden. Die ersten Unterrichte sind ja so gut wie alle im Internet vorhanden. Außer vielleicht 2 haben nicht funktioniert. Ja, in den ersten 70, 80 Unterrichten. Und die werden sich auch im Nachhinein nochmal hochgeladen, sodass man vielleicht derjenige, der das noch wiederholen möchte, im Internet nachschauen kann, nachhören kann, leider kann und das vielleicht ein neues Buch anfangen kann.